Erster danach fragte David den Herrn, soll ich in eine der Städte Judas ziehen? Der Herr antwortete ihm, ja. Als David dann fragte, wohin soll ich ziehen, antwortete der Herr, nach Hebron. Zweiter David zog dorthin mit seinen beiden Frauen, Ahinom aus Jezreel und Abigail, der Frau von Nabal aus Karmel. Dritter David ließ auch die Männer, die bei ihm waren, mit ihren Familien dorthin ziehen, so dass sie in den Dörfern um Hebron wohnten. Vierter dann kamen die Männer von Juda und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Als David hörte, dass die Männer von Jabesch in Gilead-Zor begraben hatten, fünfter schickte David Boten zu den Männern von Jabesch in Gilead. Er ließ ihnen sagen, der Herr segne euch, weil ihr Sohl, eurem Herrn, diesen guten Dienst erwiesen und ihn begraben habt. Sechster, der Herr möge euch Güte und Treue zeigen. Auch ich will euch Gutes tun, weil ihr das getan habt. Siebter, seid jetzt mutig und zeigt euch als starke Männer, denn Sohl, euer Herr, ist tot. Das Haus Juda hat mich auch zu seinem König gesalbt. Achter, Abner, der Sohn des Ner und Sauls Heerführer, nahm Sauls Sohn Ischboschet und brachte ihn nach Mahanaim. Neunter, dort machte er ihn zum König über Gilead, Ascher, Jezreel, Ephraim, Benjamin und ganz Israel. Zehnter, Sauls Sohn Ischboschet war 40 Jahre alt, als er König über Israel wurde, und er regierte 2 Jahre. Nur das Haus Juda blieb bei David. Elfter, David war insgesamt 7 Jahre und 6 Monate König über das Haus Juda in Hebron. Zwölfter, Abner, der Sohn des Ner, zog mit den Männern von Sauls Sohn Ischboschet von Mahanaim nach Gibeon. 13. Auch Job, der Sohn der Zeruja, zog mit Davids Männern von Hebron aus, so dass sie sich am Teich von Gibeon trafen. Die eine Gruppe lagerte auf der einen Seite des Teiches, die andere auf der anderen Seite. 14. Abner rief Job zu, lass doch einige junge Männer vor uns kämpfen. Job antwortete, gut. 15. Dann standen sie auf und gingen hinüber, 12 Männer von Benjamin, die zu Sauls Sohn Ischboschet gehörten, und 12 Männer von Davids Leuten. 16. Jeder packte seinen Gegner am Kopf und stieß ihm das Schwert in die Seite, so dass sie alle gleichzeitig fielen. Deshalb nannte man diesen Ort Feld der Schwerter, das bei Gibeon liegt. 17. An diesem Tag begann ein sehr heftiger Kampf, und Abner und die Männer Israels wurden von Davids Leuten besiegt. 18. Die 3 Söhne der Zeruja waren auch dabei, Job, Abishai und Asahel. Asahel war sehr schnell, wie eine Gazelle auf dem Feld. 19. Asahel verfolgte Abner und lief direkt hinter ihm her, ohne nach rechts oder links abzubiegen. 20. Abner drehte sich um und rief, bist du das, Asahel? Er antwortete, ja. 21. Abner rief ihm zu, biege doch nach rechts oder links ab, greif einen anderen Mann an und nimm dir seine Rüstung. Aber Asahel wollte nicht von ihm ablassen. 22. Abner rief Asahel noch einmal zu, geh weg von mir. Warum soll ich dich töten? Wie könnte ich dann deinem Bruder Job unter die Augen treten? 23. Weil Asahel sich aber weigerte, von ihm abzulassen, stieß Abner ihn mit dem Speer in den Bauch, so dass der Speer hinten wieder herauskam. Asahel fiel tot zu Boden, wo er stand. Jeder, der an die Stelle kam, wo Asahel tot lag, blieb stehen. 24. Job und Abishai verfolgten Abner und erreichten bei Sonnenuntergang Gibeat Amma, das an der Straße in der Wüste von Gibeon liegt. 25. Dort sammelten sich die Benjaminiter unter Abners Führung, bildeten eine geschlossene Gruppe und stellten sich auf dem Gipfel von Gibeat Amma auf. 26. Abner rief Job zu, soll das Schwert denn ewig töten? Weißt du nicht, dass am Ende nur Bitterkeit entsteht? Wie lange soll es noch dauern, bis du deinen Leuten sagst, dass sie aufhören sollen, ihre Brüder zu verfolgen? 27. Job antwortete, so wahr der Herr lebt. Wenn du nicht gesprochen hättest, hätten die Leute erst am Morgen aufgehört, sie zu verfolgen. 28. Daraufhin ließ Job in die Posaune blasen. Da hielt das ganze Volk an, gab die Verfolgung Israels auf und beendete den Kampf. 29. Abner und seine Männer marschierten die ganze Nacht durch. Die Araber. Danach überquerten sie den Jordan, gingen durch das ganze Tal und kamen so nach Mahanaim. 30. Nachdem Job die Verfolgung Abners beendet hatte, versammelte er sein ganzes Heer. Von Davids Männern fehlten nur 19 Mann und Asahel. 31. Davids Männer hatten aber von Abners Leuten aus Benjamin 360 Mann getötet. 32. Sie hoben Asahel auf und begruben ihn im Grab seines Vaters in Bethlehem. Dann marschierte Job mit seinen Leuten die ganze Nacht, bis der Tag in Hebron anbrach.